Ja, aber was denn zum Beispiel? Was bräuchte ich? Fernseher. Was? Okay, also du kaufst dir einen Fernseher, weil du den in der Fernsehwerbung siehst. Mit Klopapier, was weiß ich. Aber ganz im Ernst. Na, zum Beispiel. Oder eine Salbe gegen Scheidenpilz. Ja, was ich auch total krass finde, da kommen teilweise Werbespots, wo ich mir denke, also Leute, das möchte ich echt nicht im Fernsehen sehen. Ja. Und Nagelpilz, Scheidenpilz, Aspirin, da geil, die Werbung von Aspirin ist das. Da laufen zwei Mädels ein Treppenhaus hoch, so vielleicht sogar in Joggingklamotten.